Jetzt kannst du losgehen. Ja. So, und jetzt kommt der Twitter-Wix. Ladies und Gentlemen, es folgen die Unglaublichen, die Besten, die Schönsten, die Sexiest Moderatoren. Stefan und René. Hallo und herzlich willkommen zur 78. Ausgabe des blog.über.de Podcast. Mein Name ist René. Was ist los, Stefan? Achso, ich bin auch da. Ja, ich bin Stefan. Hallo, Yvonne ist auch da und heult gerade. Ja, Yvonne, ist doch gut, ist alles in Ordnung. Ja, wie schon angekündigt, ist Yvonne heute dabei, um uns von ihrem CSI-Erlebnis zu erzählen. Ja, hatten wir vor ein paar Sendungen mal berichtet. Und bin ich ja selber gespannt, was du da so erlebt hast, Yvonne. Ja, viel. Viel? Also ich würde sagen, wir stellen dir einfach Fragen, dann weißt du, was du erzählen sollst. Ja, genau. Also, das war irgendwie im Rahmen, man ist als Detektiv und muss einen Fall lösen. Na, so wie bei CSI Miami zum Beispiel. Gut, wir kennen das jetzt alle nicht. Wir sind da die ganzen Leute, die den Mord aufklären mussten. Ihr seid also da hingefahren irgendwo? Ja, in der Kickerhird waren wir. Achso, da lag dann gleich eine Leiche oder wie war das? Nee, die haben das hinten im Garten, haben sie so ein Stück abgeteilt mit so einem, aus Amerika mit so einem Klebeband. Mhm. Ja. Den Tatort sozusagen. Wobei man auch in Deutschland die Tatorte abklebt. Aber nicht mit so einem gelben. Nein, mit so einem gelben. Die haben extra das wohl aus Amerika. Also wie gesagt, soll extra aus Amerika sein. Naja, gut, das kriegt man in jedem Trendshop zu kaufen. Okay. Und ja, und dann, da lag da eine Puppe. Mhm. Eine tote wahrscheinlich. Ja, eine tote Puppe. Echt? Und dann hat man schon, Puppe, dann hat man schon Nein, die hat, ja doch, die hatte Schürfwunden. Ach aber so. Nicht richtig geblutet. Achso, und anhand der Schürfwunden hat man schon gesehen, die ist auf den Knien irgendwo langgeschrubbt, oder? Nein, man hat als allererstes Würgemale gesehen bei der Puppe. Achso, das hat der einer moderiert und hat gesagt, okay, hier haben wir die Leiche, was könnt ihr denn dort erkennen, oder? Nein, wir waren 9 Leute. Ja. Und wir wurden dann erstmal in die ganzen Koffer, die waren wirklich so wie, macht auch wie beim CSI, da waren alle Sachen drinne. Pinzette, Handschuhe, alles, was du brauchst, Rotlichtlampe und sowas. So, okay. Und da wurden wir erstmal, haben wir eine Einführung gekriegt und dann hat er uns ein bisschen geschildert, dann hat er uns die Tatverdächtigen genannt, die drei, die sie schon haben. Also hat eine Story dazu auf. Genau. Als gesagt, die sind zwar im Urlaub gefahren oder so. Nee, das nicht, die haben alle dort gearbeitet in der Kickerhöhle und dort irgendwie musste es dann auch passieren. Da haben uns gesagt, wer die Leiche gefunden hat. Und wer halt so die drei Verdächtigen. Und dann stand ihr da quasi die ganze Zeit an diesem Ort. Ist das so ein bisschen zu vergleichen mit Black Stories? Dass man dann zusammen so überlegt und Man hat erstmal Beweise gesichert. Also wir sind in einer Gruppe dann dahin zu neun und haben dann rumgeguckt, wir sollten uns aufteilen, aber jeder war natürlich so begeistert oder interessiert davon, dass jeder für sich so geguckt und gesucht hat. Also wir haben uns nicht richtig daran gehalten, uns aufzuteilen, sondern wir können auch, kann sein, dass wir auch manche Beweise sehr vernichtet haben. Oh, okay. Also weil wir einfach dann so losgelaufen sind. Draußen hinter der Halle waren ein Stück Rasen und sowas. Achso, da hast du dann gesucht. Dann. Also ein bisschen wie Ostern hast du geguckt. Nach Beweisen, was hast du für Beweise gefunden? Mehr, ich habe die Würgmale gesehen. Wo dann die da Schuhabdritte rum oder was? Nein, am Hals ist Würgmale. Dann Schuhabdritte waren neben der Puppe, Zigaretten lagen rum. Und dann so ein Ticket von so einem Taxischein lag da rum. Ja, dann haben wir alle da. Wir hatten eine Fotografin, also eine, die da fotografieren sollte, die ganzen Sachen, die wir gefunden haben. Ja. Und einer, der die Beweise dann immer eingetütet hat. Und ach so, okay. Also wurde schon so ein bisschen aufgeteilt, aber hat doch auch jeder nach Beweisen gesucht. Aha, ja. Und dann, wie lange habt ihr da ungefähr gesucht? Oh, eine Stunde hatten wir Zeit. Aber ich weiß gar nicht, ob es länger war. Waren die so versteckte Beweise, dass man da wirklich so... Nee, es war nicht so eine große Fläche. Aber wir haben zum Beispiel das, was wir nicht gesehen haben, weil wir, wie gesagt, den Fehler gemacht haben, wir haben das Haar nicht gefunden. Die hatten auch ein Haar von dem Täter versteckt. Ach so, okay. Und das lag halt dort irgendwie im Sand. Mhm. Von der Puppe entfernt ein bisschen, lag ein Haar. Und das war natürlich das, was wir nicht gleich gefunden haben, weil wir alle so durchgelatscht sind. Ja, okay. Gut, so macht man ja auch nicht alle Tage, ne? Nee, das ist richtig. Aber so war schon, es war schon interessant, war schon schön gemacht. So die und dann Aufgabe. Nach einer Stunde, also es ging jetzt eine Stunde, da habt ihr dann die Beweise zusammengeführt? Ja, zwischendurch kam so, man hat mir gesagt, so, ihr müsst jetzt langsam auf die Uhr gucken. Hm. Jetzt ist langsam die Zeit rum. Ja, und dann haben wir, Gott sei Dank haben wir der Puppe einen Schuh ausgezogen. Die hat auch einen Schuh an, weil da war eine Faser drin von dem Täter. In dem Schuh? In dem Schuh, ja. Der hat vorher den Schuh von dem Opfer angehabt. Hat er anprobiert. Genau, er hat geguckt, aber was nehme ich der Puppe jetzt noch dem Opfer noch weg, wollte die Schuhe klauen, hat gemerkt, das ist gar nicht meine Schuhgröße und hat dem Opfer den Schuh angezogen. Clever. Ja. Aber jetzt wissen wir, wenn wir mal ein Wort machen, Schuhe an, ausweichen. Schuhe an. Achso, ja, und wir mussten schreien, wir hatten so eine weißen Anzüge an. Ja. Aha. Normalerweise sollte es noch Cappies und alles, aber das haben sie wohl nicht mehr gemacht, weil wir zu viele DWS-Caps mitnehmen wollten. Mhm. Und dadurch hatten wir nur die weißen Anzüge und einen Stift und einen Zettel und da mussten wir aufschreiben. Und da ist einer musste sogar eine Skizze machen von dem Tatort und wo die Beweise gefunden wurden und alles. Also sie haben schon so versucht nachzumachen, diese amerikanische. Und wer war es dann letztendlich? Kann man das verraten oder nimmt man dann... Warte mal, ich habe ihn überführt. Echt, ja? War da ein bisschen forsch mit bei. War der mit bei oder was? Ja, na, wir hatten ja drei Tatverdächtige, da war der mit bei. Und die waren alle dort, ja, die haben dort gearbeitet in der Kickerwelt. Und die musste man dann ausfragen. Wir hatten eine Frau und zwei Männer. Und einer von denen war es dann? Die Frau. Nee, der Mann. Ach so. Der Chef war es. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt gespoilert ist, nicht das... Nein, sind immer, wir haben uns, die haben gefragt, sind immer andere Storys, die sie machen. Meine Schwester weiß, was gespoilert ist. Ich bin ja, müssen wir sehen. Seid ihr bei Twitter? Ist egal. Okay, also dann habt ihr das rausgefunden. Und dann war die ganze Geschichte quasi vorbei. Und danach, also wirklich nach drei Stunden war dann... Also drei Stunden. Er hat dann irgendwann, also er hat wahrscheinlich sehr schnell, er hat dann zu mir gesagt, komm, wir verhandeln. Du sagst jetzt, sag die Wahrheit, du bist es und dann kriegst du nicht lebenslänglich, sondern 50 Jahre oder so. Ja, wobei 50 Jahre und lebenslänglich ist oder sowas in der Art. Ja. Und dann hat er gesagt, achso, also wir wollen dann verhandeln. Okay, dann hat er ausgepackt. Also. Da hast du ihn fertig gemacht. Julia ist übrigens auch da und unsere eigentlich Praktikantin und hat von innen rausgerufen, es sind 25 lebenslänglich. Ah, siehst du, hat sie schnell recherchiert wahrscheinlich. Ja, interessant. War auch schön, hab viele Fotos gemacht, also war wirklich. Dann werden wir uns mal gucken. Wann gehst du wieder hin? Ach na, die machen auch noch für 8 Stunden bieten sie was an. Echt? Aber ist ganz schön, also da hast du den ganzen Tag über dann. Na, war es jetzt so, wie du erwartet hast? Oder hast du gesagt, war blöd der Tag? Oder? Nee, so war wirklich toll. Das Einzige, was fehlte, so ein bisschen so ein Aperitif oder so ein Getränk zwischendurch mal, weil man hat wirklich. Naja, und wie gesagt, wir waren schade, ich fand es schade, dass wir halt mit den Cappies sitzen. Das hat uns, also so eine kleine Erinnerung hat uns gefehlt. Jetzt haben wir die Fotos und. Was kostet das? Das wäre so 97 Euro. Und da hätte ich eigentlich gedacht, dass es mit drin wäre. Aber also wir bereuen es nicht, war schon eine tolle Sache. Ist im Prinzip so wie bei uns, also manchmal sind Sachen sehr teuer. 97 Euro finde ich jetzt wirklich sehr teuer. Für sowas, aber das ist wie bei dem Essen in Disneyland, habe ich auch mal einen Beitrag drüber geschrieben, da haben wir pro Nase, glaube ich, über 50 Euro bezahlt. Aber das ist dann noch wert, weißt du? Das macht man einmal und das. Ja, na, wahrscheinlich, klar, dass du mal dabei bist. Das ist auch eine einmalige Sache. Wobei, wenn es nochmal so eine Abwicklung davon gäbe, wären wir, glaube ich, beide nicht abgeneigt. Und nochmal. Das war wirklich. Ja. Interessant. Ja, wir hatten ja das Unternehmen irgendwie angeschrieben und gehofft, dass sie uns vielleicht für euch ein paar Cappies zur Verfügung stellen. Nein! Noch nicht geantwortet. Noch nicht geantwortet, ja. Und das scheint aber ein verbreitetes Leiden zu sein. Es gibt auch viele andere Unternehmen. Mal eine gute Überleitung. Die nicht reagieren, genau. Ja. Danke für die Vorlage. Danke, Yvonne. Ja, genau. Danke, Yvonne. Du kannst gerne hier sitzen bleiben. Kannst du jederzeit wieder kommen. Du musst erstmal das Kind füttern jetzt. Ja, wenn das Kind ruhig ist, kannst du wieder kommen. Na, so würde ich das nicht sagen. So. Also, jetzt wird es ein bisschen ruhiger hier für uns. Und jetzt können wir jetzt schon rum. Ja. Ja, nee, es gibt auch viele andere Unternehmen, die nicht reagieren. Ich hatte jetzt ein Beispiel gehabt mit der Bäckerei, die unsere Hochzeitstorte gemacht hat. Wo alles super geklappt hat? Wo alles super geklappt hat, außer die Farbe. Ja, die Farbe hat anders geschmeckt. Die Torte war völlig in Ordnung, aber sie war halt nicht in der Farbe, wie wir so bestellt haben. Mhm. Und ich finde, ich sag mal, sind Julia und ich ja noch recht locker und haben gesagt, ja, kein Problem. Ja. Ich denke, bei anderen Leuten, gerade in so einer Hochzeit, wo du alles aufeinander abstimmst, und das Orange hat halt sehr schlecht zu dem Bordeaux gepasst, wären wahrscheinlich Leute auf die Barrikade gegangen. Ja. Wir haben jetzt nichts weiter gemacht. Ich habe die Bäckerei angeschrieben und habe die gebeten um Stellungnahme. Mhm. Und sie haben auf meine Mail nicht reagiert nach 2 Wochen. Habe ich halt nochmal hingeschrieben, habe gefragt, ob sie möglicherweise meine Mail untergegangen ist. Und auch da kam noch keine Reaktion. Und das muss ich schon sagen, Neudeutsch nennt man das Fail. Ne? Ja, Fail. Und jetzt raten wir, wie die Bäckerei heißt. Pfeil. Pfeil, ne? Liegt nah beieinander, ne? Ja. Also muss ich sagen, war ich ein bisschen enttäuscht, aber es sind noch nicht alle Unternehmen so. Ich kann mich erinnern, ohne jetzt Firmennamen zu nennen, uns hat ein Unternehmen angeschrieben und wollte uns, hat von sich aus angeschrieben, da müssen wir noch antworten und wollte uns hochpreisige Arbeitsmaschinen zur Verfügung stellen zum Testen, ne? Genau. Und da muss ich sagen, manche haben, glaube ich, die Macht des Internets erkannt. Ne? Ja. Ich meine, man hat ja auch gerade wenn man jetzt ein paar Jahre schon aktiv ist, so Community um sich aufgebaut, regelmäßige Leser, Zuhörer. Und ich glaube, da kommst du mit Werbung fast günstiger, als wenn du eine Zeitungsanzeige schaltest. Ja, na klar. Die sogar teurer ist, weil die Streuung viel größer ist. Ne? Genau. Ja, du kriegst halt im Internet eine Stelle, wo dein Produkt irgendwie beworben wird. Und der Longtail ist da auch, glaube ich, sehr wichtig. Ja. Ne? Weil was einmal veröffentlicht ist, bleibt ja für immer im Internet. Ne? Genau. Und wenn man dann noch auf einer Webseite landet, die über die Suchmaschine sehr gut zu finden ist. Wie blog.überlinkt? Ja. Zum Beispiel? Genau. Dann braucht man, und dann kommt man ohne Probleme auch ganz schnell bei den gewünschten Suchworten unfreiwilligerweise mit nach oben. Genau. Wenn es nur durch den Artikel ist, ja. Aber ich brauch's ein Backspace. Was brauchst du? Nee, also wir müssen noch mal hinschreiben, weil das passt thematisch nicht so ganz. Also es war ein sehr verlockendes Angebot, war auch also ein sehr nettes Angebot, sich da als Unternehmen freiwillig zur Verfügung zu stellen, als Sponsor, fand ich sehr gut. Von sich aus vor allem, ne? Ja. Ja. Und hier bei dieser Unternehmensmails-Geschichte ist mir noch neulich was aufgefallen. Und zwar hatte ich ein Interview gehört mit der Loretta Stern. Loretta Stern. Kennst du? Bravo, ehemalige Bravo-Moderatorin, glaube ich. Bravo Loretta Stern. Stern? Ja, die hieß in Wirklichkeit, das ist so ein Künstlername. Sie ist Schauspielerin. Nee, wer heißt sie denn wirklich? Das weiß ich nicht. Den Namen, den wissen aber auch nur Freunde. Andrea, glaube ich, heißt sie wirklich. Ach, die, alles klar. Weißt du es? Nee, jetzt ohne Scheiß. Nee. Loretta Stern. Nee, die hatte im Interview mit Bettina Rust. Sagt ihr Bettina Rust? Bettina Rust, sagt man. Barbara Rust, sagt eins, hört man so auch oft. Mhm. Ne? Hat sie gesagt, zum Thema E-Mail und Internetzeugs und so. Mhm. Sie hat immer das Gefühl, man schreibt in den Äther und dann ist man jetzt erstaunt, wenn jemand reagiert. Und das finde ich für jetzige Zeit eigentlich den falschen Gedanken. Heutzutage sollte es schon so sein, ich schreibe ein Unternehmen an und hoffe, dass es reagiert. Ja, also es sollte ein normaler Weg sein. Wenn ich, wenn ich anrufe, geht auch jemand ans Telefon. Ne? Ja, das nennt man dann Dienstleistungsunternehmen oder Servicegesellschaft. Man erwartet es einfach. Ja, so viel dazu. Ja. Vielleicht wäre das jetzt die passende Stelle für die Kontaktmöglichkeiten, weil wenn wir Kontakt zu uns aufnehmen, reagieren wir bestimmt, oder? Kommt doch an. Sind noch Anfragen offen? Ja, ich glaube, hier 300 Stück haben wir, die wir noch nicht beantwortet haben. Nein, wir antworten natürlich nach unseren Möglichkeiten und natürlich in der Regel so schnell wie möglich. Ja, Kontaktmöglichkeiten ist ein gutes Stichwort. Also, wenn ihr was von uns wollt, wovon wir mal ausgehen, dann schreibt uns doch einfach, und zwar eine E-Mail an blog@juba.de oder nutzt das Kontaktformular, genauso wie es das Unternehmen gemacht hat, von dem wir gerade gesprochen haben, oder die Kommentarfunktion in den Beiträgen. Ansonsten würden wir uns auch freuen, wenn wir eure Stimme hören können, unter Telefon 030 für Berlin 202 36803. Ja. Aber da lang keiner mehr angehen. Marco zum Schluss und Anja. Stimmt. Wegen deiner, was war das? Ach, Hochzeiten. Hat man das gespielt? Ah, natürlich. Hast du den Podcast schon gehört? Wir sind schon eine Folge weiter. Ja, stimmt. Nee, richtig. Ich glaube, René, du solltest mal Urlaub deine Zeitgestaltung nachdenken. Ich sollte mal Urlaub machen. Nee, aber Kommentar, da fällt mir noch ein, wir hatten einen Kommentar bekommen, der mir jetzt so im Kopf hängt, zu dem Schiller, also zu dem Schiller-Beitrag. Schiller. Haben wir mehrere Kommentare bekommen. Mhm. Scheint ein interessantes Thema gewesen zu sein, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja. Weil ich hätte gedacht, das wäre allgemein bekannt mit den Schildern. Aber war es wohl nicht. Hast du diese Schilder mal wahrgenommen? Du hattest mir die mal gezeigt. Ja, wahrnehmen tue ich die ja. Aber dass es irgendein Wegweiser oder Hinweisschild ist, das sieht man ja. Man macht sich da echt bei manchen Sachen gar keine Gedanken. Ne? Du machst einen Wasserhahn auf und da kommt Wasser raus. Warum echt? Nicht so ist, ist ja wurscht. Ne? Also da macht man sich keinen Kopf drüber. Das weiß ich ja, warum nicht so ist. Ja, das ist eine Leitung. Ist. Ja, aber das ist, wenn du mal ab Wasserhahn weiterspinnst, ja. Ne, wie das runtergeht, so einen Häuserschacht entlang und ne, also da offenbart sich ja eine Welt, die ist uns völlig unbekannt. Ja, eine Welt der Ratten. Das glaube ich nicht mal. Nein, in Berlin ist das Grundwasser sehr gut, glaube ich. Ja, und einer dieser Kommentare, der vom Heini, glaube ich, ja. Der hatte noch ein Lob mit reingepackt für Backstories. Echt? Ja, für unseren Backstories-Podcast. Der übrigens noch bessere Abrufzahlen hat, wie ich deutlich feststellte, als unser. Achso, der Podcast. Als ja. Unser normaler Podcast, ja. Ja. Ja. Dann musst du mal dran arbeiten. Ja, okay. Ich hatte noch eine Sache, die ich zum Besten geben wollte. Ja. Und zwar hatte ich gestern mit jemandem gesprochen und der hat mir eine Story erzählt, die er gerade erlebt hat. Ich möchte keinen Unternehmensnamen nennen und auch keine Unternehmen. Hm? Und zwar ging es darum, dass der arbeitet in einem Unternehmen, in was Dinge verkauft. Ach. Und man wollte ihn aus dem Unternehmen haben, wahrscheinlich, wie es aussieht. Hm. Und zwar gestaltete sich das wie folgt. Die hatten eine Aktion gehabt mit Gutscheinen für Fotoentwicklung. So, jetzt könnte man mutmaßen, das ist ein Elektrofachgeschäft, aber es gibt auch viele andere Geschäfte, die Fotos verkaufen. Ja, also er hatte, das Unternehmen hat Gutscheine verteilt für die Entwicklung von Bildern. Hm. Und sein Sohn hat ihn irgendwie abgeholt. Und daraufhin hat eine Kollegin dem Sohn halt auch so einen Gutschein gegeben und hat gesagt, ah ja, cool, hab gerade ein Baby gekriegt, dann kann ich ja Bilder entwickeln damit. Und ach so. Hat die eben an sich genommen. Und da hatte irgendwie, ich weiß jetzt den zeitlichen Rahmen so nicht, halt mein Bekannter seinem Sohn die Gutscheine wieder abgenommen, hat gesagt, ich entwickle das für dich. Hat das machen lassen, die ganz normal abgerechnet mit den Gutscheinen halt, ne? Und wollte gerade Feierabend machen und da stand schon irgendwie der Chef aus dem Laden dort und sagte, kommen Sie mal mit. Und sagte so, Sie haben Diebstahl begangen und das hat Konsequenzen jetzt und so weiter und so fort. Und dann ist er irgendwie einen Tag später in das Unternehmen gekommen und dann sagte der sein Chef, fristlose Kündigung. Nee, er hat ein Schreiben auf den Tisch gelegt und hat gesagt, so, das hier ist eine Abmahnung? Nee, ein Aufhebungsvertrag. Ach. Unterschreibt den Aufhebungsvertrag. Oder? Und das wäre Stufe 1, dann ist das in Ordnung, dann ist die Sache erledigt. Dann ist er auch raus. Und dann sagt er, ja logisch. Dann sagt er, und was ist, wenn ich es nicht unterschreibe? Und dann sagt der Chef, das sage ich dir erst, wenn du sagst, du unterschreibst den Aufhebungsvertrag nicht. Das ist doch mal. Und dann, doch mal und dann hat er gesagt, ja, unterschreibe ich nicht. Ja. Und dann sagt er, okay. Dann gibt es jetzt eine fristlose Kündigung. Eine fristlose Kündigung, ja. Also erstmal ist schon lächerlich, ne, wenn jemand einen fristlos rauswerfen will. Ja, keine Aufhebungsverdacht. Ich biete dem den Aufhebungsverdacht an. Ja. Das fing schon mal an. Jetzt fragt man sich, also mein erster Gedanke, warum gerade mein Bekannten das getroffen hat, war, er war mal im Betriebsrat. Hm. Ne, und das ist ein sehr, sehr großes Unternehmen und wahrscheinlich, vermute ich jetzt mal so. Aber er war mal, er ist jetzt nicht im Betrieb. Er ist jetzt nicht mehr, er ist nämlich erkrankt. Betriebsratmitglieder haben ja Kündigungsschutz, ne? Ja, nee, er ist jetzt nämlich erkrankt und die Erkrankung ist eben so, dass er eben quasi über das Integrationsamt jetzt dort weiter, also es ist schwer, ihn zu kündigen. Gefördert, ja. Ne, es ist schwer, ihn zu kündigen. Ja. Dass nicht mehr gefördert wird, sondern aufgrund seiner Erkrankung darf er möglicherweise nicht entlassen werden. Und sein Chef hat sich natürlich sofort, oder ich weiß nicht, ob sogar im Vorfeld schon beim Integrationsamt über die Möglichkeiten erkundigt, wie man ihn halt loswerden könnte. So, jetzt wurde er erstmal beurlaubt. Ja, ne? Vom Unternehmen. Ja, hat sich natürlich dann an höhere Stellen im Unternehmen gewandt und um Hilfe gebeten. Und dann kam es zum weiteren Gespräch und da wurde ihm dann gesagt, ja, es gibt auch Zeugenaussagen. Ach. Dass er noch ein zweites und ein drittes Mal. Für das dritte Mal gibt es nicht mal Unterlagen, dass er es gemacht hat. Hm. Für das zweite Mal, da ist wohl eine Kollegin, die das ganz genau gesehen hat, die sogar weiß, was auf den Bildern drauf ist, die er entwickelt hat. Und die auch ganz genau beschreiben kann, die Bilder. Hm. Und dann wurde ihm gesagt, was auf den Fotos ist, die er eben bei diesem zweiten Versuch oder bei diesem zweiten Diebstahl, der ihm untergeschoben wurde, gemacht haben soll. Hm. Und das fand er sehr lustig, ja? Denn die Fotos sind erst 2 Tage oder so nach dem Fall entstanden. Ach so. Das heißt, er hat schon 2 Tage vorher die Fotos entwickelt, die da beschrieben wurden, bevor er überhaupt die Fotos gemacht hat. Ach so. Ja, und das geht natürlich technisch überhaupt nicht. Ne? Ja, es klingt ja schon sehr, sehr kurios und irgendwie so danach, dass der Chef ihm egal... irgendwie einen Grund gesucht hat, irgendwie ja, das ist, leider weiß er jetzt nicht, wie es ausgegangen ist, die Geschichte. Hm. Ja, wir hoffen natürlich gut für ihn. Weil, also nicht für also er ist wieder im Unternehmen, er arbeitet auch wieder voll und er sagt, dass normalerweise hätte auch derjenige entlassen oder auch eine fristlose Kündigung kriegen müssen, der ihm das abgerechnet hat. Ja, weil der hat ja auch einen Fehler begangen. Genau. Aber warum durfte man das nicht? Oder? Und es hat auch keiner was angesagt. Hm. Ne? Und ich muss halt ehrlich sagen, wenn ein Mitarbeiter so eine Gutscheine nutzt, es versteht nicht, warum soll er das nicht machen? Und das finde ich auch völlig in Ordnung. Warum soll ein Mitarbeiter nicht davon profitieren, was ein Unternehmen... Also dann kann man ja dann sagen, okay, will ich nicht, dass du hier die abrechnest, nächstes Mal bitte nicht mehr. Ja, kann man, genau. Oder es gibt auch andere Wege, sowas zu klären. Genau. Also das fand ich ist sehr überreagiert. Das haben die höheren Stellen wahrscheinlich... Aber es klingt so, als wenn irgendwie sich ordentlich was aufgestaut hat beim Chef und der braucht nur irgendwie... Ja. Da war so ein billiger Gutschein einfach nur der... Der Auslöser, ja. Hat wahrscheinlich auf die Möglichkeit gelauert und dann wahrscheinlich zu früh darüber gejubelt. Ja. Aber was ich schon sehr dreist finde, ist eine fristlose Entlassung mit einer Abmahnung, mit einem Aufhebungsvertrag. Also das ist doch, da zieht es mir die Schuhe aus. Ja. Also ich finde es echt dreist. Aber es gibt bestimmt Leute, die hätten den sofort unterschrieben. Aus Angst. Ja, er war auch erst verunsichert, ne? Weil was hängt dort dran? Na, alles. Arbeitslosengeld. Ja, stimmt, weil er selber König dann in dem Fall. Ja. Ja. Ja. Wobei man sollte ja nie sofort irgendwas unterschreiben. Ah, ja. Erstmal. Vielleicht was Angebot. Geht nur diese Woche. Wenn du heute noch unterschreibst, dann kriegst du sogar noch hier diesen Kugelschreiber. Sie haben sofort dann irgendwie seine Sachen, alles muss er zusammenpacken, alles zusammenräumen, echt? Sofort. Und, was sagen die Kollegen dazu eigentlich? Also er hat mir gesagt, er hat bei den Kollegen sehr guten Stand, die stehen hinter ihm und ich weiß jetzt nicht, wie das bei den Kollegen ist, die Aussage gemacht haben. Weil dann macht doch irgendwie der Chef sowieso bei den Kollegen auch keinen guten Eindruck. Also das Ding ist definitiv, würde ich sagen, nach hinten losgegangen. Ich bin mal gespannt, wie weil es noch mitten im Fall ist, konnte mein Bekannter mir nicht sagen, wie es jetzt ausgegangen ist. Nein, und weiß vielleicht auch, erfahren wir es ja irgendwann. Ja, also ich werde auf jeden Fall, werde ich euch auf dem Laufenden halten. Wir drücken ihn auf jeden Fall die dass es gut ausgeht. Also ich finde echt, manche Unternehmen sollten sich echt schämen. Ja, die sollten froh sein, dass sie gute Mitarbeiter haben. Dass wir überhaupt Mitarbeiter haben, ja. Aber leider wird ja heutzutage die Sache ganz anders gesehen. Ne? Hm. Es gibt ja genug Unternehmen, die sagen, du kannst froh sein, dass du überhaupt arbeiten darfst. Das stimmt. Ne? Und du kannst froh sein, dass du uns kein Geld bezahlen musst dafür, dass du hier arbeitest. Aber es gibt Gott sei Dank auch Unternehmen, die sagen, genau so eine Kraft wie dich haben wir gebraucht, um unser Unternehmen voranzubringen. Hm. Und damit du auch beste Leistung hier bringst, sag einfach, wenn es dir irgendwas fehlt. Und so ein Unternehmen werden es auch in Zukunft, denke ich, um einiges besser haben, als eben Unternehmen, die mit anderen Einstellungen rangehen. Ja, und da haben wir ja am eigenen Beispiel schon genug erlebt. Da haben wir schon ein paar Sachen erlebt, ja. Ach ja, da könnte man Stunden drüber reden. Da könnte man sagen, also, das ist ja so. Ist nichts Falsches. Nee, ich versuche mich ja vorsichtig auszudrücken. Okay. Wenn die ehemaligen Kollegen, die hören jetzt ganz genau hin. Wenn ein Angestellter sagt, geht nicht, ne? Dann kommt sicherlich von manchen Unternehmern gerne die Äußerung, geht nicht, gibt's nicht. Wenn aber sowas von einem Unternehmen kommt, ja. Geht nicht, muss ich als erstes sagen, sehe ich genauso. Geht nicht, gibt's nicht. Ja. Ja. Naja. Also es ist immer ein Miteinander und das ist ganz wichtig. Nein, geben und nehmen muss das sein. Und wenn die Beziehung stimmt, stimmt auch das Endergebnis, weil man zieht nämlich an einem Strang. Unternehmen, genau, es ist eine Beziehung, ja. Hab ich gehört. Unternehmen, die es nicht verstanden haben, die werden mit den Mitarbeitern kurz oder lang auf die Nase fallen. Genau so ist es. Genau. Ja, aber reden wir doch mal über was Positives, über was Schönes. Da reden wir gleich. Ja, also gleich nach der Werbung. Und zwar haben wir noch zwei Jubiläen in diesem Jahr zu Beginn. Wir? Ja. Wir kennen uns schon. Dinge, die wir... Ja, wir kennen uns dieses Jahr, nicht ganz 10 Jahre. Nächstes Jahr, glaube ich. Oder so, ne? Da müssen wir nochmal recherchieren, wann wir das kennengelernt haben. Ja. Müssen wir noch mal. Guck doch mal in dein Tagebuch. Liebes Tagebuch, heute ist der René in meinem Leben. Genau. Er machte einfach die Tür auf und stand da. Er hat mir Blumen mitgebracht. Nee, so war das gar nicht. Das stimmt. Aber ich bin trotzdem einfach reingekommen und stand da. Ne? Ja, er stand da. Gibt's nicht. Ja. Unglaublich. Ja, nein, zwei Jubiläen und zwar von Dingen, die wir in unserem Leben brauchen. Ach so? Ja, was isst denn du zum Frühstück einfach? Zum Frühstück? Ja. Esse ich in den meisten Fällen hier so Cornflakes-Zeug. Wie sagt man eigentlich? Wie ist denn das allgemeine Wort für Cornflakes? Also es gibt ja diese Kissen. Cornflakes ist doch das eigentlich. Nee, Cornflakes sind Cornflakes. Das sind diese Flakes. Flocken. Aber es gibt auch, dann gibt es doch diese Kissen und dann gibt es doch diese Ringe und es gibt diese Nüsse. Ja, ist so Müsli? Müsli ist Müsli. Ja. Cornflakes sind Cornflakes. Diese Schokokissen sind ja keine Cornflakes. Wie nennt man das? Frühstück-Zeralien oder wie? Zeraliennahrung? Nein. Egal, sowas frühstücke ich zum Frühstück. Frühstück-Zeralien. Sowas esse ich auch nicht. Brötchen am Wochenende. Ja, am Wochenende. Was gibt's noch? Am Wochenende Spiegelei mit Schinken. Nein, gibt's leider nicht. Ja, was kann man noch zum Frühstück essen? Was ich zum Beispiel jeden Morgen esse? Schnitzel mit Pommes. Nein. Ich weiß nicht, was das ist. Zwei Toastschnitten. Toast. Man isst doch kein weißes Brot heutzutage. Natürlich. Nein, man isst dunkles. Das ist ja dann nicht mehr weiß. Wenn ich es den Toast habe, ist es ja dunkel. Ja, ich sag nur Glumat. Nee, wie heißt das? Was? Das schädliche Zeug, was durch Toasten und Grillen entsteht. Naja, wenn es daran sterben wir schon nicht. Ja, die Toastscheibe. Der Toaster. Der Toaster? Wird 100 Jahre dieser. Echt? 100 Jahre? Ja, weil das der ist schon 100 Jahre geboren. Warte mal, das heißt ja, der ist, den gibt es seit. So lange ist es gar nicht. 1909? Es ist so, dass sich Briten und Amerikaner zwar streiten, wer nun wirklich den ersten Toaster erfunden hat. Ja. Hier war aber 1909 wurde der D12 von General Electric hergestellt. Der gilt als der erste kommerzielle Toaster. Deshalb sagt man dieses Jahr 100 Jahre Toaster. Ah, ich muss eigentlich schon die Tür machen. Warum? Hast du was gegen Kinder? Ich bin nur runter, sie hört gleich auf. Dein Kind ist aber laut. Was? Das war doch, in Wirklichkeit war das Lena. Das ist, wenn du mich damals beschwert hast, wo sie noch leise war. Ja. So. Jetzt habe ich das mit dem Toaster verpasst. Nee, der wurde von General Electric erfunden. Richtig, du hast das auch. Genau. Aber die wissen nicht, ob es die Briten oder die Amerikaner waren. Nein, also der gilt als der erste kommerzielle Toaster. Man kann übrigens jetzt auch so Fleischscheiben toasten, ne? Da gibt es doch, ich glaube, die heißen Toasties. Ich hab's noch nicht probiert. Das ist auch wieder irgendeine amerikanische Erfindung bestimmt. Ja, irgend so eine Schnitzel, paniertes Fleisch, was man in den Toaster haut. Wer ist denn sowas? Und dann toastet. Es sind wie Schnitzel, Stefan. Nee, niemals. Und noch ein Gerät, eine technische Innovation feiert. Föhn. 30 Jahre Sony Walkman. Der Walkman. Ja, das stimmt. Und da gab es doch diese Story, die gerade durchs Internet geheizt ist, dass ein Jugendlicher für eine Woche seinen MP3-Player gegen einen Walkman getauscht hat. Ja. Und der hat gesagt, er hat erst am Ende der Woche festgestellt, dass man die Kassette umdrehen kann. Achso. Irgend sowas habe ich gesagt. Naja gut, schön doof, dann hat er sich wahrscheinlich informiert. Wieso informiert? Wo informierst du dich über Kassettenrekorder oder über einen Walkman? Das kennt man doch. Was? Leo hat noch nie einen Walkman gesehen. Die Kinder haben doch auch zum Beispiel so eine Kinderabspielgeräte. Ja, MP3-Player. Hey. Es gibt doch keine Walkman mehr. Es gibt doch nicht mal mehr Kassetten zu kaufen. Natürlich. Wo gibt es denn Kassetten zu kaufen? Kinderkassetten, jede Menge gibt es da. Ja, so, aber keine mehr für zum selber. Wo kriegt man denn einen Walkman zum Kaufen? Na, dann gehen wir ins Geschäft. Ja. Wir gehen im nächsten Podcast gehen wir mal einkaufen und kaufen einen Walkman. Aber die Lacher, die kannst du dir auf deine Seite okay. holen. Haha, Walkman. Du verkleidest dich. Ja, aber mindestens. Nein, dann würde ich sagen, ach, Stefan, sehr gut. Ja, wir haben hier gerade 50 neue Geräte. 50 neue Geräte, genau. Frisch geliefert. Den neuen Samsung Walkman zum Beispiel. Genau. Nein, und das war der iWalkman. Der Walkman von Sony gilt halt als das erste portable Abspielgerät für Audiokassetten. Aber, jetzt musst du auch die Story zu Ende erzählen. Aber, pass auf. Na, jetzt bin ich gespannt, ob du das weißt. Jetzt bin ich mal gespannt. Nein, erstmal wollte ich sagen, dass der Erfinder das Ganze auf einer Reise ihm der Gedanke kam, weil er ist mit einem viel zu schweren, normalen Kassettenrekorder unterwegs gewesen und hat sich gedacht, das geht auch kleiner. Und wo kam der Erfinder her? Wo der herkam, das kann ich dir jetzt gerade nicht sagen. Natürlich aus Amerika bestimmt. Nein, egal. Der Erfinder soll ein Deutscher gewesen sein. Aha, nee, das auf jeden Fall ist ein Sony-Mitarbeiter. Nein, es soll, also... Doch. Also, und zwar, nee, da gibt's nämlich Streit. Also es soll ein Deutscher gewesen sein, ja. Und Sony hat angeblich ihm das quasi weggenommen, die Erfindung. Da werden wir mal recherchieren. Das kannst du gerne machen, das habe ich so nicht gelesen. Da, ich weiß nur noch, dass es bei der Namensgebung irgendwie, naja... Er sollte Heinrich heißen. Nein. Also, es war so, damals war die Comic-Serie Superman sehr populär. Hm. Und, was war es noch? Und, andererseits hatte Sony schon einen Kassettenrekorder, der Pressman hieß. Mhm. Und so hat man... Superman, Pressman, Walkman. Reiht sich ja ein zwischen Batman. Genau, ja, das kann auch sein, ne? Aha. Interessant. Da hast du aber wohl auf der. Ich habe auf einer objektiven, neutralen Nachrichtenseite. Genau. Des Powered by Sony, wo ganz groß Sony-Werbung war. Öffentlich-rechtlichen Fernsehens. Da gucken wir mal. Also was die mit dem Deutschen. 20 Uhr. Das, lass uns das mal merken. Jetzt fehlt uns wieder der Praktikant, der jetzt schnell recherchieren würde, der einfach in die Suchmaschine eingibt: Deutscher zu Walkman. Nee, deutscher Erfinder Walkman und dann die Story sofort dahinter. Na, siehst du. Also, es ist aber auf jeden Fall nachrechnen, dürfen wir nicht vergessen. Gerne, schaffst du dir auch. Denn ab und zu Walkman, ich höre jetzt mir jetzt einfach mal ein bisschen Musik an. Ja. Und ihr könnt gerne mithören. Genau, vielleicht finden wir ein passendes Lied. Ja. Na dann, viel Spaß. Wir haben gerade festgestellt, wir müssen uns anhalten. Ja. Wir liegen schon ziemlich gut oder zu gut in der Zeit. Ja, sehr gut wäre ja eigentlich, wenn wir noch nicht so weit wären, wie wir schon sind. Ja. Ja. Dann lass uns gleich zum nächsten Thema des Monats, Knaller-Thema. Des Jahres. Das war der, jetzt muss ich mal rechnen. 25. Juni. 25. Juni, ein Freitag. Das muss aus der Pistole geschossen kommen. Ja, naja gut, also ich bin früh aufgestanden, werde immer mit einem Radiowecker geweckt. Und es liefen sofort die Nachrichten und es hieß, eine Musiklegende ist gestorben, Michael Jackson ist tot. Wie hast du das empfunden? Wie hast du das aufgenommen? Ich habe das nicht aufgenommen. Nein, ich meine, mit meinem Sony Walkman. Wie das so bei dir rübergekommen ist. Also man steht ja morgens auf, der Tag fängt ganz normal an, ja. Und dann wird im Radio gesagt, bei mir war es nämlich genauso, wird im Radio gesagt, Michael Jackson ist tot. Ja. Wie ist das bei dir? Ja. Im ersten Moment überlegt man, Michael Jackson, die Jungen kennen wir doch irgendwoher. Nein, also ich gehöre nicht zu der Sorte Mensch, die da jetzt in Trauer und Tränen und sonst was ausgebrochen ist. Man nimmt es halt zur Kenntnis und dann geht es weiter. Echt? Also bei mir war es so gewesen, ich bin kein Michael Jackson-Fan, ja, muss ich dazu sagen. Bei mir war es so, ich vergleiche das immer gerne mit anderen, die vielleicht irgendwann mal sterben oder schon gestorben sind, wenn man sagen würde, der Hester ist gestorben, würde ich sagen, ja, okay, gut. Respekt, wissen wir dazu. Wissen wir jetzt, ne? 106. Und bei Michael Jackson war so, habe ich so gedacht, nee, jetzt nicht wirklich, oder das ist so ein Spaß. Mhm. Weil, wenn man irgendwie so mit dieser Musik groß geworden ist, und das, also er war ja so ein Bestand, das wäre wie bei anderen Phil Collins vielleicht genau dasselbe, wo ich auch den wäre, der hat einen so das ganze Leben unterschwellig beglitten oder begleitet? Begleitet. Und dann ist er auf einmal nicht mehr da. Klar, der war für mich die letzten Jahre nicht da. Also ja, er ist im Prinzip. Er hat ja zuletzt auch keine großartige Musik mehr gemacht. Aber tot ist schon irgendwie was anderes, wie nicht mehr da, weißt du? Aber ich fand es wieder so, das Thema wurde wieder so runtergekaut in den Medien. Natürlich. Es war wieder so ätzend und irgendwann kommt der Punkt, wo ich sage, jetzt lass den Mann noch in Ruhe und nervt lass ihn noch in Ruhe sterben. Jason spielt seine Musik, das ist okay, aber mehr will ich nicht. Siehst du, und ich habe überlegt. Alle kommen aus den Löchern gekrochen, ob es nun irgendwelche ehemaligen, weiß ich, Kindermädchen oder wer auch immer sich da wieder zu Wort gemeldet hat. Michael Jacksons Kinder sind nicht seine Kinder herausgekommen. Ja. Bei Amazon fand ich sehr, sehr interessant. Ich weiß nicht, ob es auf der deutschen Amazon-Seite auch so war. In den Charts, in den CD-Charts, war die komplette erste Seite, die von Platz 1 bis 20 oder so geht, alles Michael Jackson an. Ja. Von vorne bis hinten. Und, nee, nicht ganz, es war auch ein Jackson 5 Album dabei. Achso, naja, Jackson. Ja, nee, aber ist schon der Hammer, ne? Und sie haben gesagt, er hat nach seinem Tod jetzt seine Schulden eingespielt. Also seine Schulden, die er wohl gehabt hat nachher, und es waren nicht weniger, die wären jetzt gedeckt gewesen. Hm. Ja. Ja, einfach mal sterben. Ja, auf einmal sind deine Kinder nicht mehr seine, ne? Aber das hätte man eigentlich schon an. Wobei, bei Michael Jackson, also seine Musik war toll, aber ich bin mir sicher, dass vieles aus seinem Privatleben nicht wirklich das war, wie wir es erfahren haben. Das denke ich auch. Und ich denke aber auch, keiner von uns hätte jemals das Bedürfnis gehabt, mit Michael Jackson zu tauschen. Nein, das auf keinen Fall. Also man sagt ja, der hat seinen völligen Realitätsbezug verloren. Ich habe so ein Video gesehen, da geht er durch ein Geschäft und zeigt nur mit dem Finger this, this, this. Und neben ihm läuft einer her und merkt sich das alles. Und dann wurde es halt gekauft. Ne? Er hat einen deutschen Manager gehabt, habe ich irgendwie jetzt mitgekriegt. Ne? Durch die Fernsehberichterstattung, die jetzt aufgrund seines Todes ja... Echt, ne? Die habe ich ja mit Absicht boykottiert. Hohen Maße existierte. Da war einer, der deutsch gestorben ist, stand drunter Manager. Ehemaliger Manager. Ehemaliger Manager. Der muss sich natürlich auch zu Wort machen. Ja, natürlich. Und im Internet konnte man auch das letzte Foto von Michael Jackson sehen. Und das letzte Video. Das letzte Video, da habe ich bei zwei Tage vor seinem Tod. Ja, hat er noch Proben. Also bei GMX muss man 5-mal klicken, ehe man auf den Beitrag kommt. Mhm. Und das Video habe ich da nicht gesehen. Achso. Nein, ist irgendwie jetzt aufgetaucht. Ach, siehst du, ein Foto von seinem Tod ist im Internet. Hat Madonna eigentlich schon aufgehört zu weinen? Meinst du, die weinen? Hat sie doch gesagt. Achso, nee, habe ich gar nicht. Madonna, wenn ich stirb, das wird auch nochmal hart. Für dich? Nee, ich glaube so für uns und für die Medien. Große Jugendliche. Ich habe schon überlegt, ob wir nicht Michael Jackson Beitrag in den Blog nehmen, weil Michael Jackson im Moment extremsten Traffic verursacht, glaube ich. Ja, mach doch. Nö, ich habe gedacht... Machst du ein Video von dir, wo du ein Minimum machst? Als Dank für die ganzen Lieder, die er meiner Kindheit geschenkt hat, werde ich auf einen Michael Jackson Beitrag verzichten. Damit er seine Ruhe hat. Damit er seine Ruhe hat. Auch. Ich habe überlegt, ob Michael... eigentlich ein nordischer Name ist. Michael. Michael. M-E-I-K-E-L. Michael. Und Son, hinten. Son ist doch immer... Michael Jackson. Ja, Jackson. Der Sohn von Jack. Ja. Ja, naja, okay. Wer weiß. Hätten wir eine Pause eigentlich mehr Michael Jackson zum Spielen können. Haben wir uns aber nicht getraut. Da haben wir noch zu viel Respekt. Da haben wir noch nicht genug Geld angespart. Genau. Obwohl, sind die, wenn die Leute tot sind, dann darf man das nicht. Ich habe schon zu Julia gesagt, Lena wird noch in den Genuss kommen, kostenlos Michael Jackson Lieder sich holen zu können. Weil nach 50 Jahren. Was ist mit den Beatles-Song jetzt eigentlich? Ne? Die gehört ja auch Michael Jackson. Frag mich nicht. Er hat wohl auch einige Lieder, die er nicht veröffentlicht hat, seinen Kindern vererbt. Aha. Die ja nicht seine Kinder sind, wie man jetzt rausgefunden hat. Nee. Weder die Mutter noch der Vater waren die es vorgegeben haben. Was mich noch interessieren würde, woran denn wirklich gestorben ist. Das ist jetzt alles nur Spekulation. Also ich habe ein Foto gesehen von ihm, wo er tot abtransportiert wird. Und das sah so aus, als wenn er an Nase abgefallen gestorben ist. Ja, das Bild, $500,000 oder so, wurde dem Fotografen dafür gezahlt. Habe ich im Internet gelesen. Aus nicht verifizierten Quellen. Naja, bestimmt wieder so Klatschpresse. Und das Foto ist auf jeden Fall sehr unscharf und halt ist überall im Internet zu sehen, damit man sich das Geld möglicherweise auch sparen kann. Ja, siehst du. Ja. Lassen wir Michael Jackson ruhen und erfreuen uns an seiner Musik, solange es geht. Genau. Du hattest noch einen schönen Beitrag gemacht, und zwar die 3508. Da ging es um Orakelpüppchen. Ach Mensch, Gewinnspiel. Ey Stefan, super, dass du an den Dach hast. Ja, einer muss ja hier gut vorbereiten. Ich habe nämlich nicht dran gedacht. Ich habe es heute auch ehrlich gesagt leider vergessen, das Orakelpüppchen. Mhm. Wollte ich mitbringen. Und zwar... Was ein Orakelpüppchen ist, könnt ihr im Beitrag nachlesen. Ja. Für die nicht lesen wollen, da kann ich es ja nochmal kurz erklären, falls es im Beitrag nicht wohl kommt. Es ist eine kleine Puppe, die ist aus Plastik, kommt aus Japan, Spielehersteller Bandai. Und wenn man ihr eine Frage stellt, nickt sie mit dem Kopf oder sie schüttelt mit dem Kopf. Ein oder zweimal, genau. Und man stellt ja eine Frage und dann reagiert sie drauf. Wenn sie einmal nickt ja, wenn zweimal nickt definitiv ja, wenn nein, das gleich mit dem Kopf schütteln. Ne? Und von diesem Püppchen haben wir zwei zur Verlosung bekommen. Also ran an die Schreibgeräte. Willst du die Webadresse nochmal anfangen von denen, die zur Verfügung gestellt haben? Achso, die habe ich mitbekommen. Kamikaze? Ja. Meine? Guckt doch mal im Blog. Wir werden auch nächste Woche die Püppchen hier haben. Und dann werden wir mal live in der Sendung uns mit den Püppchen unterhalten. Ja, und wir haben auch schon einiges Feedback bekommen. Willst du? Fragen? Und dann gucken wir mal. Genau, und zwar läuft es nämlich so, wenn ihr ein Püppchen gewinnen wollt, dann geht auf den Beitrag. Da könnt ihr auf den Link klicken, der zu der Seite führt, wo diese Püppchen dann aufgeführt sind. Da könnt ihr euch die mal alle anschauen, wie es geht. Und dann schickt ihr uns einfach eine Frage, die ihr gerne möchtet, die wir der Puppe stellen, die dann darauf antwortet. Ja. Ja, bin ich gespannt. Also dann, das könnt ihr mal machen. Das Gewinnspiel wird noch eine Weile laufen. Yvonne, wenn du was erzählen willst, komm doch her. Ja. Nein. Man versteht ja sein eigenes Wort nicht. Ja, wenn ihr, ja, wie gesagt, wenn ihr so eine Puppe oder gerne die Chance hättet auf eine dieser zwei Puppen. Siehst du, jetzt hast du da nicht mitgekriegt, was wir verlosen. Doch, ihr verlost Puppen, die können Wackeldackel machen. Die wackeln mit dem Kopf, ja. Dann, ja, nächste Woche werden wir die Puppen dabei haben. Genau. Und in der Sendung darauf, sprich in 4 Wochen, ja, werden wir dann live in der Sendung diese Puppe verlosen. Und was muss ich tun? Puppen. Du musst eine Frage aufschreiben, die wir dieser Puppe stellen sollen. Genau. Dann kommt dein Zettel mit der Frage in den Topf. So. Und die Frage, die wir ziehen, stellen wir der Puppe. Und ich wollte es jetzt so machen, wenn die Puppe ja nickt, dass wir dann... erst dann kriegt man das. Dass wir die Puppe fragen, ob sie denn zu demjenigen möchte. Ja, kann man ja machen. Ja, aber das ist blöd. Das lässt sich in so einem Audio-Podcast schlecht beweisen. Ja. Deswegen werden wir darauf verzichten. Also wir werden dann wieder unseren Topf nehmen, ne? Werden wieder ordentlich drin rühren und werden dann aus dem Topf 2 Zettel ziehen. Wir brauchen noch eine Glücksfee. Ja, und wir werden bis da noch eine Glücksfee engagiert haben. Genau. So machen wir das. So machen wir das. Also, schaut nochmal in den Beitrag und dann macht mit beim Gewinnspiel. Vielleicht gewinnt er so eine Puppe. Richtig. Ja. Hatten wir noch was zu verlosen? Arimon! Ja? Du wolltest uns noch Windelgutscheine zur Verfügung stellen. Ja? Brauchst du welche? Welche Kurse brauchst du denn? Hast du noch die 4 oder hast du schon die 5? Ja, wenn jemand von euch Windeln braucht oder Windelgutscheine, bring mir mal so einen Gutschein, dass ich mal aufgucken kann. Yvonne stellt uns ein paar Windelgutscheine zur Verfügung. Aha. Ja, die verlosen wir nicht. Windelgutscheine, sind das Gutscheine für Windeln oder Gutscheine für einmal Windeln? Nein, für ein Paket. Für ein ihr kommt dann Paket mit dem Baby vorbei und Yvonne windelt es. Genau. Nein. Ja, nein, und zwar. Sie hat genug gewindelt in den letzten Jahren. In Zusammenarbeit mit TRND gibt es hier Pampers-Gutscheine über 4 Euro. Ja, 4 Euro haben oder nicht haben. Ne? Genau. Also die Gutscheine würden wir sogar, solange der Vorrat reicht, first come first serve für dich. Genau. Ne? Schreibt uns, was müsst ihr machen? Einfach gar nichts, einfach eine E-Mail schreiben, Kontakt aufnehmen und dann sagen wir euch, Kontakt geben wir den Gutschein. Was mit dem Zebe? Was? Ich habe noch 10 Fotogutscheine. Achso, und okay. Ja, auch noch, wenn ihr... Müssen wir als Dauerwerbesendung deklarieren wollt. Wenn ihr Fotobücher machen wollt, demnächst, dann hätten wir einen 10-Euro-Gutschein. Und die auch, solange der Vorrat reicht. Auch nicht. Aber nur für Neukunden gelten. Gelten nur für Neukunden, und zwar bei CB Color, glaube ich. Aha. Ist das richtig? Ja. Ja. Hast du gut gemacht. Gut. Ja, also auch wie gesagt, schickt uns einfach eine E-Mail, was ihr haben wollt, und wir schicken das dann rüber. Machen wir halt so, ist glaube ich einfach. Ja, haben wir jetzt alles? Ja, willst du noch irgendeinen Markennamen nennen? Ja, Ikea. Ach, Ikea. Wir waren neulich bei Ikea gewesen. Ja. Haben wir noch so viel Zeit? Ich erzähle ganz schnell. Und zwar ist bei Ikea ja so, soll ich wirklich schnell reden? Mach. Oder kann ich relaxed? Bei Ikea ist es ja so, du hast Behindertenparkplätze und ich war entsetzt, wie viele Leute auf Behindertenparkplätzen parken und denen augenscheinlich keine Behinderung anzuerkennen ist. Das geht von Sportwagen. Es geht ja nicht darum, geht darum, ob die den Ausweis vorne haben. Das ja. Rollstuhl-Symbol. Aber da ist mir Vertrauen, da lag wirklich nichts drin. Ich habe mal geguckt. Und, aber das geht mir auch so, wenn ich in ein bestimmtes Center fahre, an den Frauenparkplätzen vorbei, da stehen sehr viele Männer, die aus dem Auto steigen. Na, vielleicht, weil sie eine Frau haben, vielleicht hat es nur falsch verstanden. Ja, die Frage ist, was ist ein Frauenparkplatz? Wie deklariert sich ein Frauenparkplatz? Ja, wenn eine Frau mit Auto fährt und alleine ist, das ist für mich dann die Nutzung eines Frauenparkplatzes. Warum gibt es Frauenparkplätze? Ja, weil die Frauenparkplätze nahe an Ausgängen sind. Und ja, breiter. Aber nee, sie sind nahe an Ausgängen, damit sie nicht das ganze Parkhaus laufen. Ja, finde ich aber gemein dafür. Also, nö, finde ich in Ordnung. Ja. Wir reden ja immer von Gleichberechtigung. Um auf die Behindertenparkplätze nochmal zurückzukommen, ich konnte dann bei einer Familie, einer jungen Familie, ein junger Mann, eine junge Frau mit einem gesunden Kind, was laufen konnte und alle waren so fit. Hast du angesprochen? Ja, nee, aber nicht direkt. Ich habe doch ein paar habe ich direkt angesprochen. Ich sage, habt ihr darauf hingewiesen, dass es ein Behindertenparkplatz ist? Und da kam nur eine pumpige Antwort, andere Probleme hast du sonst nicht, wa? Ja. Wo ich dachte, ey, mit so einer Ignoranz, weißt du, wenn denen so ignorant gegenüber gekommen wird, weil sie vielleicht irgendwas brauchen und sagen, da habe ich doch eigentlich Anspruch drauf, dann würden sie es ganz anders sehen. Ne? Aber in dem Fall. Ja, und eine andere Familie, ich war mit Rudi da. Ja. Und wie ich sie im Rücken an mir vorbeilaufen sehe, sage ich zu Rudi, ah, jetzt kommt schon wieder die Polizei, jetzt schleppen sie ja gleich wieder die ganzen Leute ab, die auf dem Behindertenparkplatz stehen. Da einstiegen. Und auf einmal blieb die Tatsache mir im Rücken stehen. Und dann tuschelte die Frau zu ihrem Mann und der Mann, hä, was? Und was guckst du denn? Ja, was denn? Und sie guckte und guckte. Keine Polizei. Und war natürlich keine Polizei zu sehen, ne? Und dann sagte er nur, ist doch sowieso Privatgelände. Ne? Und auf dem Privatgelände ist er der Meinung. Die Polizei ja eh nicht. Ja, erstmal das stimmt ja auch. Ja, aber trotzdem, auf dem Privatgelände gelten erstmal die Regeln der Straßenverkehrsordnung. Ja. Ne? Und außerdem ist es so, könnte er rein theoretisch vom Unternehmen sagen, hier, Hausrecht, wenn dann mag man es runter. Also ich finde es dreist. Weißt du? Und dann hatte ich dann mit diesem Pärchen auch noch gesprochen. Ich sage, nee, war nur ein Gag gewesen, aber ist halt wirklich ein benannten Parkplatz. Und da sagte er, ja, ne, wir wollten auf dem Familienparkplatz parken, die sind alle voll. Ja. Ich verstehe nicht, wo das Problem ist. Ja, ich verstehe nicht, wo das Problem ist. Wirklich, also der Parkplatz ist ja nun nicht so, dass man einen halben Kilometer laufen muss. Und dann argumentierte die Frau gleich, ja, wir haben normalerweise zwei Kinder, das andere ist im Fernlager. Da dachte ich so, ja, ich habe eine behinderte Oma und werde ich jetzt auf dem Behindertenparkplatz parken oder was? Also ich muss ganz ehrlich sagen... Ich war noch nie bei Ikea, muss ich dazu sagen. Mancherlei Einstellung ist echt ziemlich nervig. Ja. Aber da kannst du auch dich an der Ampel stellen und gucken, wie viel sich an die rote Farbe der Ampel halten. Und ja. Hast du eigentlich überall... Nur, weißt du, wenn dabei die Rechte von anderen beschnitten werden, dann finde ich das immer noch. Sehr gut. Okay, ich muss aber auch so reden, weil ich habe mittlerweile mit meinem Twitter-Account einen sehr hohen Status erreicht. Mir folgt der Bürgermeister von Börgel. Wer auch immer das ist, es ist total ja, wichtig. Börgel. Börgel ist eine Stadt in Österreich. Irgendwo, glaube ich. Schön. Ja, interessant. Genau. Und dann wollte ich noch ein Ding, was ich bei Twitter noch nicht gelesen habe, loswerden, weil mir fallen ja immer Witze nicht ein und jetzt dachte ich, habe ich einen gelesen. Jetzt machst du ja zum Abschluss. Nee, wir können uns ja voll verabschieden und dann macht René noch einen Witz. Ja, du, kann ja sein, dass du dann sagst, du verstehst den Witz nicht. Ja, dann sage ich dir das schon. Okay, na dann, dann verabschieden wir uns. Genau, wir sehen uns in zwei Wochen wieder. War eine sehr informative Sendung. Na, eine Sache wollte ich noch ganz kurz sagen. Nein. Weil wir bei Yvonne sind. Ja. Yvonne möchte jetzt übrigens unseren Podcast auf CD brennen und dann ihrer Tochter zum Einschlafen. Wenn die Sendung verfolgt, der weil weiß, deine dass... Stimme so einschläft, meine ich, oder was? Ja gut, da muss so sein. Nee, die Luz, die schläft ja beim Podcast hören immer ein. Ja. Und deswegen wird jetzt die CD quasi produziert und... Es ist von Pädagogen empfohlen, als Einschlafhilfe. Als Einschlafhilfe, genau. Ja, okay, das wollte wir ich... Wir können es ja mal ausprobieren beim nächsten Mal. Ja, dann... Wir moderieren an Luz ihrem Bett. Und dann oder wir müssen einen lauten Ton am Ende des Podcasts spielen, dass Leute wieder wach werden. Das ist auch eher richtig harte Musik. Ey, ihr müsst jetzt aufstehen. Ja, hallo. Hi. Wir probieren das mal aus, wir lassen es abstehen. Dabei spreche ich viel zu schnell und viel zu hoch, als dass man dabei einschlafen könnte. Na, halt ist es gerade so nervig. Ja. Nee, ich glaube, wenn wir langsamer und ruhiger sprechen würden, würdest du jetzt ganz langsam ein. Mit dem babygen Kreischer kann man gar nicht arbeiten. Weil es jetzt alle hungrig schreckt. Ja, nächstes Mal zeichne mal wieder woanders auf. Doch. Ja. Naja. Okay, dann jetzt aber wirklich, bevor du dein Mega-Witz raushaust. Der Witz aus Twitter. Genau. Der unbedingt hier noch verkauft werden muss. Ja. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. War schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Danke nochmal an Yvonne. Ja, danke Yvonne, dass du uns unsere Sendung so untermalt hast mit Kindergeschrei. Gerne wieder. Und was? Danke, dass du unsere Sendung mal so, sag mal Tschüss. Ja, tschüssi, bitte. Wir haben kaum Wort verstanden. Wir kommen gerne wieder. Wir brauchen nicht mal Musik runterlegen diesmal. Ja, das ist, weil du damals dich beschwert hast. Seitdem schreibst du. Ja, aber da kann man doch das Kind auch in einen anderen Raum einsperren und die Tür zumachen. Nee, sag mal hallo. Nee, wa? Ach, junge Mütter, warte mal, wenn du älter bist. Nächstes Mal sperre ich euch draußen in den Müllraum. Müllschlucker in den Raum. Und dann machen wir Leute die Tür auf und dann geben sie uns mal einen Müllsack rein. Nehmen wir dann in die... Das kann man. Dann gucken wir erst rein, was da so drin ist. Obwohl in diesem Raum riecht es garantiert wie im Moment in der S-Bahn. Ja, aber das erklären wir in zwei Wochen noch. Ja, Stefan will Feierabend machen. Okay, wir hören uns in zwei Wochen. Ich bin auf den Witz gespannt, genau. Und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Der Blogcast bei blog.juba.de. Alle zwei Wochen neu. Jetzt kannst du losgehen. So, und jetzt kommt der Twitter-Witz. Der Twitter-Witz. Ich bin schon bei Gehermischen. Der Twitter-Witz von DH3LI. X, also www.twitter.com/dhl. Hast du schon die Witze erzählt? Nochmal, www.twitter.com/dh3lix. Ich empfehle euch übrigens, Twitter-Namen zu nehmen, die man auch besser umbringen kann. Okay, und der Witz war jetzt schon erzählt? Wie nennt man eigentlich diesen roten Matsch zwischen den Zähnen von Elefanten? Langsame Löwen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ja, Stefan hat es eben totgelacht. Wenn man das nicht gehört hat, dann hat das rausgeschnitten. Ich bin tot. Michael Jackson. Gut, bis zum nächsten Mal. Los. Tschüss. Tschüss. Achtung, ihr könnt gewinnen. Schickt uns eine von euch ausgedachte Black Story und gewinnt ein Kartenspiel aus der Black Stories Edition. Was ihr tun müsst? Ganz einfach. Schickt uns eure Black Story an blackstories@moses-verlag.de oder an blog@juba.de. Wenn wir eure Geschichte in einer der nächsten Folgen spielen, gewinnt ihr ein Black Stories Kartenspiel. Mitmachen lohnt sich also. Wir freuen uns auf eure Rätsel. Dieses Podcast zum Nachlesen auf blog.juba.de.